Schatzi. Es war schön eben gerade mit dir. Und jetzt habe ich mir eben heute die Zähne geputzt und hab Tims Kassettenrekorder mal hier hingestellt, unsere Kassette angemacht und dachte an dich und wollte dann auch mal mich auch ein bisschen mit dir unterhalten. Auch wenn du mir nicht antworten kannst. Ich habe auch festgestellt, dass die Laufgeräusche dieses Kassettenrekorders lauter sind als alles andere.